Stern über Bethlehem. Die Geschichte vom Stern über Bethlehem ist keine Astrologen- und auch keine Astronomengeschichte. Stern ist so viel wie ein Star. Ihr wisst doch, was ein Star ist. Ein Filmstar. Hier in Bethlehem bei den armen Hirten war Jesus der Star, der Stern, der Licht brachte in die arme Welt dieser Hirten. Jesus war wirklich ein leuchtender Mensch, ein strahlender Mensch. Er war ein Stern, der aus der üblichen Bahn der Welt herausgesprungen ist. Wo ist heute ein Star, ein großer, der die übliche Bahn verlässt? Das wäre schön. Überlegt mal, wie das sein könnte. Und schreibt eure Ideen dazu auf. Ein Großer verlässt den Lauf der Welt und geht zu den Armen. Macht eine spannende Geschichte daraus. Thank you.